blijf voor immer. Niets blijft voor immer. Es wird schon weitergehen. Billy, komm zusammen! Die Welt wartet auf dich. Es kommt deine Zeit. Es gibt noch so viel mehr. Für dich steht alles bereit. Denn wir sind stark. Wir sind groß. Es geht immer nach vorn. Die Welt wartet auf uns. Ich bin nicht allein. Es ist an der Zeit, einfach loszulassen. Wie lang willst du noch warten? Auch du kannst es schaffen. Ich bin für dich da. Ich komm mit dir mit. Du kannst mir vertrauen. Mach den nächsten Schritt und denk dran. Nichts bleibt für immer, nichts bleibt für immer, es wird schon weitergehen. Kommt! Die Welt wartet auf dich, es kommt deine Zeit, es gibt noch so viel mehr, für dich steht alles bereit, denn wir sind stark. Wir sind groß, es geht immer nach vorn. Die Welt wartet auf uns. Ich bin bei dir. Du bist nicht allein. Du brauchst nicht warten, bis was kommt. Du hast schon alles, was du brauchst. Du hast jeden Tag die Chance. Und wenn du dich denn mal verirrst und jedem neuen Schritt misstraust, hör auf dein Herz und lauf. Hör auf dein Herz und lauf. Hör auf dein Herz und lauf. Hör auf dein Herz und lauf. Die Welt wartet auf dich.